Kapitel 2 Das Konzept der Europäischen Währungsunion und seine Bruchstellen. Eine Bestandsaufnahme. Voraussetzungen für gutes Geld. Das Beispiel des Goldstandards. Mit den Währungsturbulenzen Ende der 60er Jahre und der Freigabe der Wechselkurse Anfang der 70er Jahre war die 1944 in Bretton Woods entworfene Weltwährungsordnung an ihr Ende gekommen. Diese Währungsordnung hatte auf einem modifizierten Goldstandard aufgebaut. Alle Währungen standen in einem festen Austauschverhältnis zum Dollar. Und dieser wiederum konnte zum Preis von 35 Dollar je Unze jederzeit in Gold umgetauscht werden. Damit waren indirekt alle Währungen umtauschbar in Gold. Vielfach, bis in die jüngste Zeit hinein, wurde die Edelmetalldeckung von Währungen als veraltet angesehen. Als größter Kritikpunkt galt dabei, dass der Bestand an Edelmetall, der für Währungszwecke zur Verfügung steht, sei es Gold oder Silber, allenfalls langsam wächst, in Abhängigkeit von den Ergebnissen im Bergbau und damit zu langsam für den Geldumlauf in einer wachsenden Wirtschaft. Dieses Argument war allerdings bereits seit dem 18. Jahrhundert richtig und der Markt fand hierfür schon im ausgehenden Mittelalter in Italien eine Lösung. Schuldscheine vertrauenswürdiger Bankhäuser, die dem Inhaber des Schuldscheins jederzeit den Umtausch in eine Gold- oder Silberwährung zusagten, galten als so gut wie das Edelmetall selber. Sie konnten zudem leichter transportiert und weniger leicht geraubt oder gestohlen werden. Damit wurde Geld aus Gold oder Silber schon für damalige Handelszwecke durch Papiergeld ergänzt. Dessen Basis war aber das Vertrauen auf die jederzeitige Umtauschbarkeit in Gold oder Silber. Wenn dieses Vertrauen fest gegründet war, bestand für die meisten Geldbesitzer aber gar kein Anlass mehr, ihre Banknoten tatsächlich in Gold oder Silber umzutauschen. Darum reichte es, wenn ein Teil der umlaufenden Banknoten durch Edelmetall gedeckt war. So funktionierte die Weltwährungsordnung bis zum Ersten Weltkrieg. Die großen Währungen Pfund, Dollar, Rubel, Mark, österreichisch-ungarische Krone beruhten darauf, dass die Zentralbanken jederzeit die Umtauschbarkeit von Banknoten in Gold bzw. in Silber garantierten. Währungsturbulenzen konnten sich hier allenfalls aus den Schwankungen im Verhältnis von Gold- und Silberpreis ergeben. Maßgeblich für die Stabilität des Systems war, wie erwähnt, das Vertrauen, dass eine durch Edelmetall gedeckte Währung jederzeit in dieses Edelmetall eingetauscht werden könne, stand für alle Beteiligten unumstößlich fest. Dieses Vertrauen band aber auch die Politik der Notenbanken. Sie mussten die Umtauschbarkeit in Gold bzw. Silber jederzeit sicherstellen. Stiegen in einer Währung die Preise zu sehr, dann tauschten mehr Geldbesitzer ihre Banknoten um. Gab es nachhaltige Zahlungsbilanzdefizite, dann flossen Edelmetallvorräte der Zentralbank ins Ausland ab. Die Zentralbanken steuerten dann durch eine restriktivere Geldpolitik gegen. Nicht alle Banken hielten Edelmetall. Im Goldstandard war es ausreichend, wenn eine Notenbank Schatzwechsel gegen die Bank von England oder auch die Deutsche Reichsbank hatte. Das System war stabil, weil die jederzeitige Einlösbarkeit von Geld in Edelmetall die Freiheitsgrade der Geldpolitik begrenzte und auch der Finanzierung von Staatsdefiziten mit Notenbankkrediten sehr enge Grenzen setzte. Wo im Vertrauen auf die durch den Goldstandard geschaffene Stabilität eine Notenbank zu lax agierte, konnte allerdings das Ausscheiden aus dem Goldstandard unvermeidlich werden. Vor dem Ersten Weltkrieg führt das teilweise zu einer Suspendierung des Goldstandards in Europa, im Falle Griechenlands zum Staatsbankrott von 1893 und zur Verfügung einer strikten, bis zum Ersten Weltkrieg bestehenden Finanzkontrolle durch die Gläubiger. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Eintauschbarkeit von Geld in Gold oder Silber bei den kriegführenden Mächten zwar suspendiert, aber das Vertrauen in die Währungen wirkte zunächst fort. Nach dem Sieg sollte ja auch die Einlösung wieder möglich sein. Für Deutschland endete dieser Weg in der großen Inflation. Auch die Währungen in Österreich und Russland wurden zerstört. Großbritannien kehrte 1925 zum Goldstandard zurück. Aber der unrealistische Vorkriegskurs kam einer starken Aufwertung des Pfundes gleich. In der Weltwirtschaftskrise wurde die Konvertibilität des Pfundes und schließlich auch des Dollar und vieler anderer Währungen in Gold ausgesetzt. Die Kurse der Währungen schwankten frei. Es kam zu sogenannten Abwertungswettläufen, um der eigenen Volkswirtschaft in der da niederliegenden Weltwirtschaft Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.